Heute werden in verschiedensten Ländern, in Indien, Kenia oder Argentinien, Teepflanzen angebaut. Neben Wasser ist Tee heute das am häufigsten getrunkene Getränk der Welt. Eigentlich müssten alle beim Teetrinken den alten Chinesen danken. Magst du deinen Kakao oder Tee gesüßt? Dann kannst du froh sein, dass Menschen in Neuguinea vor 8000 Jahren herausfanden, wie man Zuckerrohr anbaut und daraus Zucker gewinnt. Und jetzt denk mal an die Spiele, die du gerne spielst. Fußball wurde von den Briten erfunden, Taekwondo in Korea und Schach in Indien. Wenn du einen Ball ins Tor kickst, bist du also ein bisschen britisch. Wenn du Taekwondo trainierst, zeigst du deine koreanische Seite. Und wenn du Schachfiguren übers Brett schiebst, hast du eine kleine unsichtbare Verbindung zu Indien. Mit der Musik, die du hörst, den Serien, die du schaust und den Büchern, die du liest, ist es nicht anders. Vieles davon kommt aus anderen Ländern. Das Buch, auf dem dieses Hörbuch basiert zum Beispiel, wurde von einem israelischen Autor geschrieben, von einem spanischen Zeichner illustriert und von einem deutschen Team bearbeitet. Anders oder fremd sein kann also nicht so schlimm sein, oder? Was glaubst du, wie würde dein Leben aussehen, wenn die Menschen in deinem Land alle gleich wären und du nur Dinge konsumieren könntest, die von deinen Landsleuten hergestellt wurden? Du würdest mit deiner Familie am Tisch sitzen und das Essen wäre extrem eintönig. Ihr hättet auch nicht wirklich viele Spiele, die ihr spielen könntet. Und euer Wortschatz wäre ziemlich eingeschränkt. Dabei ist deine Familie selbst voller Menschen, die ihre Wurzeln in anderen Gegenden der Welt haben. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, um deine Großmutter und ihre Großmutter und deren Großmutter zu treffen, würdest du früher oder später auf Vorfahrinnen und Vorfahren stoßen, die ganz woanders gelebt haben, die an Götter glaubten, die du nicht kennst, und eine Sprache sprachen, die du nicht verstehst. Denn natürlich sind nicht bloß die Götter, das Essen, die Spiele und die Wörter von anderswo in dein Land gekommen. Die Menschen selbst haben lange Wege zurückgelegt. Manche kamen vor 10 Jahren, andere vor 100 und wieder andere vor Jahrtausenden. Irgendwann im Lauf der Geschichte sind Familienmitglieder eines jeden Menschen von anderswo gekommen. Jedenfalls ist niemand einfach so aus der Erde gewachsen oder aus dem Zahn eines Drachen. Unsere Vorfahren waren also ganz anders als wir. Mit der Zeit haben sie sich immer mehr verändert und wurden zu dem, wie wir heute sind. Und auch wir verändern uns ständig, sodass unsere Nachkommen wiederum ganz anders sein werden als wir. Die Schubladenfans haben Angst vor Veränderungen, weil sie fürchten, dass Menschen, die unterschiedlich sind, nicht miteinander auskommen und ständig streiten. Aber das stimmt gar nicht. Klar, wir Menschen streiten manchmal, aber nicht unbedingt, weil wir verschieden sind. Viel häufiger streiten wir mit Leuten, die uns besonders ähnlich sind, zum Beispiel mit der eigenen Familie. Fremde, die sehr unterschiedlich sind, kommen dagegen oft ziemlich gut miteinander klar. Manchmal verlieben sie sich sogar ineinander und gründen eine Familie. Und selbst Feinde können zu Freunden werden.